Dank der Fürsorgen von Genossen Kim Jong-un führen die Koreaner ein wunschlos glückliches und sinnvolles Leben, was die Ausländer sehr bewundern. Der Leiter der Delegation des Stadtkomitees Moskau der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation betonte, er habe mit seinen eigenen Augen Korea gesehen, das sich unter der weisen Führung vom verehrten Genossen Kim Jong-un tagtäglich verändere und entwickle. Die jüngsten erstaunlichen Erfolge der DVJK zeigen eindeutig, dass sie in die Reihe der zivilisierten Nationen eingetreten sei. Der Chef des Russischen Instituts für Kim-Jong-ismus, Kim Jong-ilismus, die Vorsitzende des Russischen Frauenbundes Kim Jong-suk und der Chefsekretär der Zweigstelle Karachi der pakistanisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft hoben hervor, Genosse Kim Jong-un sei ein großer Staatsführer, der das Volk himmelhoch achte und sich dem Volk widme. Dank seiner großen Fürsorgen hallen in Korea das Lied »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« und das Gelächter der Kinder immer lauter und entstehen immer mehr sozialistische Paradiese, wo die Träume und Ideale der Bevölkerung in Erfüllung gehen. Der Vorsitzende des Antiimperialistischen Forums Deutschlands sagte, im letzten Jahr habe Korea die Folgen der verheerenden Naturkatastrophe, die die nördlichen Gebiete vom Bezirk Nordhamgyong heimgesucht habe, in kurzer Zeit beseitigt und den Bewohnern der Katastrophengebiete neue Wohnungen geschenkt. Das sei eine Legende über die Liebe zum Volk, die nur im sozialistischen Korea zu erleben sei.